I will now call upon the defendants to plead guilty or not guilty to the charges against them. Am 21. November äußerten sich die deutschen Kriegsverbrecher im Nürnberger Prozess auf die rhetorische Frage nach schuldig oder nicht schuldig im Sinne der Anklage. Hermann Wilhelm Göring. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne, I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess. Nein. Joachim von Ribbentrop. Bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Wilhelm Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. In the absence of Ernst Kaltenbrunner, the trial will proceed against him, but he will have an opportunity of pleading when he is sufficiently well to be brought back into court. Alfred Rosenberg. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht für schuldig. Hans Frank. Bekenne mich nicht für schuldig. Wilhelm Frick. Nicht schuldig. Julius Streicher. Nicht schuldig. Walter Funk. Bekenne mich nicht als schuldig. Hjalmar Schacht. Ich bin in keiner Weise schuldig. Karl Dönitz. Nicht schuldig. Erich Reder. Ich bekenne mich nicht schuldig. Baldo von Schirach. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage als nicht schuldig. Fritz Sarko. Bekenne mich im Sinne der Anklage vor Gott und der Welt und vor allem vor meinem Volk nicht schuldig. Alfred Jodl. Nicht schuldig. Was ich getan habe oder tun musste, kann ich reinen Gewissens vor Gott, vor der Geschichte und von meinem Volke verantworten. Franz von Papen. Ich bekenne mich keinesfalls schuldig. Arthur Seiss Inquart. Ich bekenne mich nicht schuldig. Albert Speer. Nicht schuldig. Konstantin von Norath. Ich beantworte die Frage mit Nein. Hans Fritscher. Dieser Anklage gegenüber nicht schuldig.